Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Orchestral Favorites. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Thank you. Das war zum zweiten Mal in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk Musik von dem englischen Komponisten Simon Jeffries. Bekannt wurde er durch ein kleines, aber feines Kammermusikensemble, das in einem Kaffeehaus für Pinguine musizierte. Das Penguin Café Orchestra begann schon 1972, veröffentlichte seine erste LP, aber erst 1976 auf Brian Enos Obscure Label. Bis zu Simon Jeffries Tod 1997 nahm das Penguin Café Orchestra um Simon Jeffries und Cellistin Helen Liebmann 6 Studio- und 2 Live-Alben auf. Einige seiner Kompositionen fasste er auch in einer Ballettmusik zusammen, die 1988 uraufgeführt wurde, diesmal von einem großen klassischen Orchester. Simon Jeffries hatte die Stücke selber neu arrangiert, als klassisch geschulter Musiker brauchte er da nicht auf die Expertise anderer zurückzugreifen. Das Ballett heißt Still Life at the Penguin Café. Es beginnt mit einer kurzen Erzählung über das Aussterben des großen Augs. Dann gibt es eine Szene aus einem Kaffeehaus, in dem verschiedene Menschen und Pinguine miteinander tanzen. In den folgenden Szenen dann wird jeweils eine vom Aussterben bedrohte Spezies oder Kultur beschrieben. Und am Ende schaffen es doch alle, sich gemeinsam vor einer Sintflut auf einer Arche zu retten. Die Musik, die als Ouvertüre der zweiten Soundcheck-Stunde zu hören war, heißt White Mischief. Die Ballettszene, zu der dieses Stück gespielt wird, handelt von einer Zebraart, die in Südafrika, Namibia und dem südwestlichen Angola beheimatet ist. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es dank menschlicher Jäger nur noch 100 Zebras dieser Art. Inzwischen sollen es wieder etwa 2700 sein. Aber als gefährdet gilt diese Tierart immer noch. Die Komposition, die zur Zebra-Szene erklingt, erschien ursprünglich schon 1984 auf der 4. LP des Penguin Café Orchestras Broadcasting from Home. Die Orchesterversion, die gerade zu hören war, erschien 1990 bei der Klassikabteilung des Labels Decca. White Mischief heißt das Stück. Es spielte das BBC Concert Orchestra unter Leitung von Barry Wordsworth. Simon Jeffries war ein Musiker ohne Scheuklappen auf den Ohren, der sowohl Beethoven als auch Wilson Pickett genießen konnte. Außerhalb des Penguin Cafés fiel er zum Beispiel durch das Arrangement für Sid Vicious' My Way-Version auf. Inzwischen führt Simon Jeffries' Sohn Arthur mit einem neuen Ensemble die Tradition des Penguin Café Orchestras fort. as if you didn't know, as if you couldn't tell. Don't laugh at me, I'll cry my love. Smile, the whole world smiles is wide. But if you smile too much, they lock you up inside. I cry my love, don't laugh at me. Every day I think about you now. In my way I'll get to you somehow. Where I went, who, what, how. Oh, I thought it never shows. They said it was my clothes. They were a little strange, but Bonaparte, he never changed. Could it be that love, I am unwell? Come for tea inside my padded cell. Tea and toast and lime green figs. Let me in to things I can't explain. Don't laugh at me, I am in pain. Don't laugh at me, I am insane. Musik aus den Jahren 1968 und 69 war das, komponiert von Paul Ryan, gesungen von seinem Zwillingsbruder Barry. Die beiden Nummern stammen von den ersten beiden Barry Ryan Solo-LPs. Los ging's mit dem Begrüßungssong vom 68er Album Barry Ryan Sings Paul Ryan. Das Stück heißt Theme to Utopia. Der Text wird in lateinischer Sprache gesungen. Das grandiose Arrangement schrieb Johnny Arthey, ein hörbar gewiefter Arrangeur, der in allen Stilrichtungen arbeiten konnte. Weit weniger spannend klangen dagegen die Zuckergussstreicher, die er auf Bestellung für die frühen Reggae-Scheiben des Trojan-Labels arrangierte. Johnny Arthey wurde Anfang der 40er Jahre geboren, hatte bei der Armee in der Militärband den Pianisten gegeben und leitete schon 1962 ein Orchester der BBC. Er war sozusagen schon ein alter Hase der Branche, als Songschreiber Paul Ryan 1968 mit ihm zusammenarbeitete. Die beiden Ryan-Zwillinge waren damals erst 20. Von Johnny Arthey stammt auch das fast opernhafte Arrangement von Barry Ryans Millionenhit Eloise. Ganz ohne Vorläufer war die Opulenz von Eloise allerdings nicht. Der Schauspieler Richard Harris hatte anno 68 einen Hit mit einer knapp 8-minütigen Version des Jimmy Webb-Songs MacArthur Park gehabt. Eine Single, die Paul Ryan laut Zeugenaussagen sehr beeindruckt und inspiriert hat. Der zweite Barry Ryan-Song von eben kreist um die Gedanken eines Mannes, der dabei ist, den Verstand zu verlieren und sich in einer ausgepolsterten Zelle wiederfindet. Er wendet sich an seinen Schatz unter anderem mit den Worten »Could it be that love, I am unwell?« Come for tea inside my padded cell, tea and toast and lime green fix. Tee und Toast und eine hellgrüne Spritze. Feeling Unwell vom zweiten Barry Ryan Album, es heißt einfach Barry Ryan und wurde 1969 veröffentlicht. An dem Album waren drei Arrangeure beteiligt, Richard Hewson, Tony Cox und Johnny Arthey. Leider ist nicht überliefert, wer von den dreien das Arrangement für Feeling Unwell geschrieben hat. Die Klangfarbenfinessen darin sind aber vergleichbar mit Arthays Arrangement von Eloise und Co., also vermute ich, dass Johnny Arthey auch hier bei Feeling Unwell der Arrangeur war. when the day is done and the ball has spun in the umpire's pocket away, and all remains in the groundsman's pace for the rest of time and a day. There'll be one mad dog and his master pushing for four. He's on. If sometimes you're catching a fleeting glimpse of a twelfth man at silly mid on, and it could be Jeff, and it all sting in his tail, and it could be me, and it could be thee, and it could be the sting in the ale, sting in the ale. And the clock turns back to reflect on the years of grace as those footsteps trace for the last time out of the act. Well, this way of life's recollection, the hallowed strip in the and the noonday sun are much more than just yarns of the days. When old Craig leaves the crease, well, you never know whether he's gone. Sometimes you're catching a fleeting glimpse of a twelfth man at and it could be me, and it could be thee, and it could be the sting in the air. when an old cricketer leaves the crease, well, you never know whether he's gone. If sometimes you catch a fleeting glimpse of a twelfth man at silly mid-on, and it could be me, and it could be thee. When an old cricketer leaves the crease, Roy Harper von seiner LP HQ aus dem Jahre 1975. Mit dabei bei diesem Song war die Grimethorpe Colliery Brass Band. Das Arrangement für die Blechbläser schrieb David Bedford, der oft auch mit Kevin Ayers zusammengearbeitet hat. Roy Harper schrieb in den Liner Notes der LP, dies sei tatsächlich das erste Mal gewesen, dass David Bedford Musik für so ein Ensemble arrangiert hätte. Aufgenommen wurde, When an Old Cricketer Leaves the Crease, in dem riesigen Studio 1 des Abbey Road Komplexes von EMI. Ungefähr 50 Musiker waren damals an der Aufnahme des Songs beteiligt gewesen. Zur Rolle der Brassband und zum Inhalt des Songs schrieb Harper einmal, meine Kindheitserinnerungen an Fußball- und Crickethelden rufen in mir die Klänge wach, die zu den Spielen gehörten. Ganz wichtig war dabei die traditionelle nordenglische Blaskapelle. Das war eine funktionierende soziale Gruppe, das ganze Jahr über. Sie wurde bei ganz verschiedenen Anlässen und Gelegenheiten gehört und gesehen. Wenn ich diesen Musikstil bei dem Song Old Cricketer verwende, ist das ein Tribut an diese fernen Erinnerungen. Soweit Roy Harper über When an Old Cricketer Leaves the Crease. Der nächste Song handelt von einem Treffen mit Mephisto. Center cried as it drove the iron's spike into Owen's eyes. The sun sped across the plains like that cinematic moment where humanity and nature collide. When you think everything's gonna be alright, just before the hero gets a bullet in his side, the hero gets a bullet in his side. Listening for the spout of dirty flows below. Down, down come the vultures. I will not be your fuel anymore. Now be off the cockpit in silence. What will they ever decide for me? Der 30-jährige Owen Pallett lebt in Toronto und hat Anfang des Jahres das erste Soloalbum unter eigenem Namen veröffentlicht. Bei zwei früheren Alben hatte er noch den Projektnamen Final Fantasy benutzt. Owen Pallett ist klassisch geschulter Geiger, Komponist und Arrangeur und er singt seine Songs auch noch selber. Mit einer Stimme, die mich manchmal angenehm an Richard Sinclair von Caravan erinnert. Abgesehen von seiner eigenen Musik liefert er auch Arrangements auf Bestellung für andere, zum Beispiel für die Band Arcade Fire. Die orchestralen Klänge auf Owen Pallets neuem Album kommen aus Prag und Toronto. In Prag aufgenommen wurden die Streicher des tschechischen Symphonieorchesters unter Leitung von Adam Clemens. Die Holzbläser des Ensembles St. Kitts Winds wurden in Toronto aufgenommen. Anfang dieses Jahres ist die neue CD von Owen Pallett erschienen. Sie heißt Heartland. Der 12-teilige Songzyklus erzählt von einem jungen Farmer namens Louis. Ort der Handlung ist ein Fantasieland namens Spectrum. Da Owen Pallett Sinn für Ironie und Doppelbödigkeiten hat, ist auch die Lektüre der abgedruckten Songtexte ein Vergnügen. Owen Pallett sind die Texte selber so wichtig, dass er sie schon vor der CD- und LP-Veröffentlichung ins Netz gestellt hat. Die nicht unkomplizierte Geschichte dieses Konzeptalbums nimmt laut einem anonymen Blogger folgenden Verlauf. Das Landspektrum wird von einer gleichgültigen, allwissenden und brutalen Gottheit regiert, von der, die das Landspektrum erschaffen hat, von The Butcher alias Owen Pallett. Der Farmer Lewis wird von der Gottheit dann aufgerufen, die Landwirtschaft aufzugeben und stattdessen eine Bauernrevolte anzuzetteln, um eine gewisse Blue Imelda vom Thron zu stoßen. Irgendwann verliert Lewis aber den Glauben an die Songschreiber-Gottheit Owen Pallett und tötet seinen Schöpfer und befreit so das Land von dem wahren Tyrannen, dem Songschreiber und Erfinder des Landes Spektrum. Der Song, der gerade von diesem Album zu hören war, endet mit den Zeilen »The author has been removed«, der Autor ist entfernt worden. Interessanterweise hat ein anderer Blogger den Inhalt von Heartland folgendermaßen zusammengefasst. Es wurden hier diverse Episoden einer Liebesbeziehung präsentiert, deren Ende der Tod des liebenden Protagonisten darstellt. Aber wie sagte schon David Moss über die Reaktion des Publikums, ein Künstler kann das Publikum nicht kontrollieren. Wenn er das wollte, muss er Politiker werden. Owen Pallett ist während seiner Europatournee ab heute 4-mal in Deutschland zu sehen. Heute Abend am 13. März in München, am 15. März in Frankfurt, in Leipzig ist er am 17. März und am 3. April in Berlin im Hebbeltheater. Leider nicht hier in Köln. Asteroids! Thank you. Das war Musik von einem 20-köpfigen Orchester zwischen Jazz, Filmmusik und Avantgarde unter Leitung des 25-jährigen Berliner Saxophonisten und Klarinettisten und Komponisten Daniel Glatzel. Die Musiker des Andromeda Mega Express Orchestra kommen aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Kanada, Norwegen, Japan, Thailand, Tschechien und Südkorea. Das Debütalbum des Andromeda Mega Express Orchestras wurde Ende 2008 an 3 Tagen in einem großen Studioraum des früheren DDR-Rundfunks in der Berliner Naleperstraße aufgenommen, in Saal 1, den bestklingendsten Raum, den er je gehört habe, so Komponist und Orchesterleiter Daniel Glatzel. Das Debütalbum heißt Take Off und stellt Stücke vor, die das Orchester zwischen 2005 und 2008 erarbeitet und live aufgeführt hatte. Zu hören war daraus Asteroids. Schon vor dieser Debütplatte war das Orchester anno 2007 an ein paar Stücken des Albums The Devil, You and Me von The No Twist beteiligt. Die bereits bekannteren süddeutschen Kollegen von The No Twist haben auch schon mehrfach live mit dem Andromeda Mega Express Orchestra zusammengearbeitet. Daniel Glatzels Andromeda Mega Express Orchestra scheint auch live ein ziemliches Naturereignis zu sein. Wer sie aber nicht live sehen kann, dem und der sei das Debütalbum Take Off ans Herz gelegt. Das gibt's übrigens auch als Vinylalbum. You and me, we always sweat and strain. You look for sun, I look for rain. We're different people, we're not the same. The power of the sun. I look at treetops, you look for caps. Above the water, where the waves snap back. I flew around the world to bring you back. It was the power of your heart. Cobwebs that were breathing through. The power of the heart. I looked at you, you looked at me. I thought of the past, you thought of what could be. I asked you once again to marry me. The power of the heart. Everybody says love makes the world go round. I hear a bubble, I hear a sound of my heart beating, then I turn around. Find you standing at the door. You know me, I like to dream a lot of this and that and what is not. Finally I figured out what was what. It was the power of your heart. The You and me, we sweat and strain, but the result, it's always the same. I think somehow we're in again. The power of the heart. I think I'm dumb, and I know you're smart. The beating of a purebred heart. I say this to you, and it's no lark. Marry me today. You know me, I like to dream a lot of what there is and what there's not. But mainly, I dream of you a lot. The power of your heart. The power of your heart. The power of your heart. It's the power of your heart. The power of your heart. The power of your heart. Finally I figured out what was what. It was the power of your heart. Of your heart. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit orchestralem Glanz gehen so langsam zu Ende. Das war gerade zum zweiten Mal in dieser Soundcheck-Folge ein Song vom neuen Album Peter Gabriels. Scratch My Back heißt es. Alle Songs sind für Orchester und Stimme arrangiert worden, garantiert Schlagzeug und Gitarre frei. Zu hören war gerade ein Song von Lou Reed, den es von Reed selber gesungen bisher nur als Video- oder MP3-Files im Internet gibt. The Power of the Heart. Mit Sicherheit eines der schönsten Liebeslieder, das ich von ihm kenne. Geschrieben hat Reed das Lied für seine Ehefrau Laurie Anderson. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch der Beginn eines wirklich faszinierenden Werkes für Orchester von Morton Feldman. Die Musik scheint ein fast bewegungsloses, still atmendes Lebewesen zu sein. Es drängt sich nicht auf, hat aber doch eine deutliche Präsenz im Raum. Es verändert sich minimal, schimmert vor sich hin und kann sehr beruhigend wirken. Knapp 50 Minuten dauert das Stück, das in seiner ganzen Länge zu hören hiermit empfohlen wird. Die San Francisco Contemporary Music Players unter Leitung von Stephen Moscow spielen jetzt den Anfang von For Samuel Beckett von Morton Feldman.